Es kann mir nichts geschehen, als was hat ersehen und was mir selig ist. Ich nehm es, wie es gibet, was ihm von mir beliebet, das hab ich auch.